Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, sieh mich an, ich mit meinem schwarzen Blick. Wegen mein Leben, sie ist ein Scheiß auf dein Shit. Das Leben ist so kurz, dass man hier mit Zeit verbringt. Wenn man es nicht kann, fühlt sich so mit der zweiten Kind. Cheer! Und wir geben dir ein paar des Dings. Frauen sagen zu mir, oh du hast einen heißen King. Aber scheiß drauf, es geht zu dir und nimm die Wohnung auseinander. Wie dein restliches Leben und wir teilen die Belohnung miteinander. Weißt du, wie das geht? Pistole am Kopf und Messer im Bauch. Stress mit uns ist das, was du lieber besser nicht brauchst. Denn wir sind die, die gerne mal übertreiben. Aber über dein Niveau werden wir immer drüber bleiben. Komm du mit deinen Leuten und ich komm allein, wir sind gleich vier. Kleiner Hampelmann, geh doch endlich mal wieder mal spielen. Dann geht es für dich, das letzte Mal klick, klack. Und dann ist dein Kopf von deinem Genick ab. Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Aha. Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Hier, eine Clique, die euch Spasten fickt. Gib ihn! Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Es gibt zu viele Neider und Hater in diesem Rap-Geschäft. Denn wir sind zu provokativ für dieses Rap-Geschäft. Die Politik hat uns beide schon sehr gestresst. Das ist der Grund, warum die Kugel ihren Lauf verlässt. Jeder Gegner wird von uns sofort gefickt. Und ist egal, wie viele Leute ihr jetzt zu uns schickt. Ich weiß gar nicht, was es da noch groß zu reden gibt. Denn wir haben alles auf diesem Track rausgekickt. Mit dem Hammer in der Hand schlage ich Schädel ein. Trete Türen ein und zerstör dein Eigenheim. Also sieh es ein, wir sind die Besten hier. Ficken die Bullen und die Politik, Junge, das sind wir. Denn wir sind unzerstörbar und du bist kaum hörbar. Sieh es ein, Junge, meine Texte sind gestörter als die eines Psychopathen in der Psychiatrie. Ihr kriegt mich nie, versuch's und ich zertrümmer dir dein Knie. Unzerstörbar, wir sind unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Aha. Wir sind unzerstörbar, unzerstörbar. Was gehört da? Was gehört dazu? Eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah, eine Clique, die euch Spasten fickt. Yeah.